mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Ich wache auf. Es ist Sonntag, 18 Uhr, um mich rum, drei Gestalten, Wicker, wo bin ich hier nur? Hebe mir rechts, auf einem Brett, findet ihr das, fix Besteck, ist die Wahrnehmung gestört, Wicker, ich muss schnell hier weg. Geh auf den Flur und was find ich da nur? Es folgt die nächste Episode und ich bleibe auf der Spur. Sieh, wie ich bin ich auf Pillen oder verliere ich hier meine Willen? Wenn ich bitte um eine Kippe, musst du meinen Hunger stillen. Aha, abgefucktes Leben hier als Junk, man muss sich nehmen, was man kann, um da zu stehen. Wie ein Mann, Mann, es gebe dir eine Chance, solange ich lebe, bleib ich dran. Mann, ich bete mich in Trance, solange ich stehe, hör mich an. Gebe mich auf, bin wieder drauf, doch das Leben nimmt seinen Lauf. Gebe es aus, weil ich es rauf, nehmt die Tränen gern in Kauf. Bin den Gedanken auf der Spur, doch verlier mich in Dämonen, sag mir, wo bin ich hier nur? Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Bist du Pep, brauchst du Gras, bist du Mac und hast Spaß, bist du Gangster oder Dealer und hast immer was am Start, yo. Komm, überdenk hier dein Handeln, du brauchst mehr als guten Flow, um in der Menge hier zu landen, das ist Smog. Guck, mein Ego ist gebrochen, spielte zu lang mit dem Teufel, meine Seele ist erstochen. Guck, mein Leben ist verkommen, weil ich sehe keine Sonne und die Kopf passen mich, hab mich fehlerfrei benommen. Krieg Respekt durch die Tracks, die ich jeden Tag so mache, klingt perfekt, wie ich rap, komme wieder auf die Sache. Aha. Das ist der Grund, warum sie Helden kriegen, selber nix gebacken, spielen auf Drogen den Helden, ihr Toys. Lasst euch mit dem Teufel ein, hab es auch öfter getan, doch es muss heute nicht mehr sein, es ist vorbei. Diese Lügen, diese Qualen, überdenk jetzt dein Handeln, denn nur du musst es bezahlen. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein. Lass dich mit, lass dich mit dem Teufel ein.